1. Das Wort des Herrn wird ernüten mein gerichtet und entfehlt ein spezifisch Botschaft. 2. Du, Menschensohn, sollst nun ein feierliches Klageleid über die Stadt Tyrus anstimmen. 3. Sprich zu Tyrus, das und den Zugangen zum Meer liegt und mit weilen Wolken und Fernen Kusten handelt trägt, der Herr Gott, erklärt, dass du dich selbst für eine Bild vollkommener Schönheit hieltest. 4. Dein Territorium erstreckt sich bis weit in das affine Meer hinein, und dein Erbauer haben dein Ausserscheinung zur Wollendung gebracht. 5. Siewe wendeten Hochwertiges sei Pressenholz vom Berg Sanier für den Planken und Walton Zeden vom Libanon aus, M. daraus einen stablen Mast für dich zu fertigen. 6. Dein Ruder Worden aus den Echen von Basen hergestellt, warend man den Deck aus Buxbaum Holz von den Inseln der Kittere fertigt und es Kunstvoll mit Elfenbein versiert. 7. Dein Siegel Best and aus Kosperum, Bestictum Lanen aus Ägypten, das dir als Erkennungszeichen diente, und den Überdachen war aus Blauem und Rotem Purpur von den Kustenaliskas gefertigt. 8. Die Bewohner von Seiden und Awe dienten dir als Ruderer, waren den eigenen Experten als Erfahren Steuerlute die Verantwortungen bord trugen. 9. Die Altesten und Faschlut aus Jebel waren dafür zuständig, die Lex zu reparieren, waren Schiff aus aller Welt bei dir anlegten, emiren Handel abzuwickeln. 10. Soldaten aus Persien, Luden put dienten in denem hier, sie hangten ihr Schilder und Helm bei dir auf und verliehen deiner Stadt de Dirch besonderen Glanz. 11. Männer aus Arwed und Andertruppen bewachten den Mauern, waren tapfer Krieger auf deinen Türmen standen und Dirch ihr Schilder den Schönheit verwelstandigten. 12. Tarsis war ein bedeutender Handelspartner, der Silber, Eisen, Zinnen blägigen den Vielfultigen waren auf deinem Markt eintorscht. 13. Joven, Tubal und Meshek handelten ebenfalls mit dir und lieferten Sklaven soe bronzin Gefass als Gegenleistung für dein Produkt. 14. Die Bewohner von Bettagama brachten Arbeitsferd, Reitferd und Multier auf deinen Markt, sie dort gewinnbringend anzubieten. 15. Auch die Lut von Rodos Trieben Handel mit dir, wo bei viel Inseln als den Absatzmarkt dienten und dich mit Elfenbein und Ebenholz besalten. 16. Erem handelte mit dir aufgrund deiner zahlreichen Erzunis und bracht Edelstein, Purpur, Stickereien, Feins Lanen, Korallen und Rubin auf deinen Markt. 17. Judah und das Land Israel lieferten dir ways in aus Minute, Hers, Honig, Olen Balsam als Wertvoll Handelswaren. 18. Damascus kaufte den Vielfultigen Produkt und Basalt dafür mit Wein aus Helbon und Hochwertiger Weißer Wool aus Sacker. 19. Wieden und Joven aus Usel brachten geschmiedets Eisen, Cassia und Kalmusrohr auf deinen Markt, dies gegen den Waren einzutauschen. 20. Dedan war den spezialisierte Partner für kostbare Satteldecken, die beim Reiten verwendet wurden. 21. Arabian und die Fürsten von Kedar waren den festen Handelspartner, die dich regelmäßig mit Lammen, Widen und Bocken belieferten. 22. Die Korflut aus Saba und Rama brachten die feinsten Balsamol, kostbare Edelstein und Gold zu deinen internationalen Handelsplatzen. 23. Haran, kann Eden soe die Handler aus Assyrian und Gans Median unterhielten ebenfalls intensive Geschäftsbeziehungen zu dir 24. Sie lieferten Prachtvoll Gewander, purpurblau Mantel, bunt Stickereien und fest gedreht Sail in Stablen Kisten auf den Markter. 25. Die großen Schiff von Tarsis transportierten den Waren über das Meer, so dass du mit Reichtum Beladen und Schwerfallig inmitten der Fluten wurdest. 26. Dein Ruderer führten dich hinaus auf die Hoge See, doch dort zertrümmert dich ein heftiger Ostwind mitten im Ozean. 27. Dein gesamte Besitz, dein Handelsgüter, die Besatzung, die Handwerker und all dein Soldaten werden Tag deines Falls im Meer versinken. 28. Wenn dein Steuerlute verentsetzen Lord Schreien, werden sogar die Fernen Kusten von diesem gewaltigen Lärm. Erziten. 29. Als Seeleuten Kapitän werden ihr Schiff verlassen und in das Festland fliehen, das geschehen aus der Fern zu beobachten. 30. sie wer den Lort über dich klagen, sich vor trauer Storb auf den Kopf werfen und sich als Zeichen der Ruhe in der Osche Walsen. 31. AUST für trauer über den Schicksal wer den sie sich die Haare scheren, trauergewander anliegen und mit bekommete Seel bitterlich dich weinen. 32. In ihrem Schmerz wer den sie ein Klageleid anstimmen und fragen, wer Gemmel so praktig und machtig war wie die nun zerstört stat Tyrus. 33. Durch deinen Weitraumigen Handel ist du viel Volker zufrieden gestellt und mit deinem enormen Reichtum sogar Koniger auf der ganzen Welt bereichert. 34. Nun aber bist du gescheitert und in den Chefen des Meers verschwunden, wo bei all den Wehren und den gesamte Bevölkerung mit dir untergegangen sind. 35. Albewohner der Küstenregion in sind über den Schicksal entsetzt, und ihr Koniger sitten vor Angst, warend ihr Gesichter von Schrecken gesegnet sind. 36. Die Chorflut anderer Nationen verspotten dich nun, da du ein Jahres entgefundenest und für immer aus der Geschichte verschwunden bist.